ich bin nicht schier, ich bin nicht schön. Und meine Tante, Tante Helene, die sagt sogar, ich hab ein sehr ein liebes Näserl. Ich bin nicht mager und nicht dick, ich bin nicht unschick und nicht schick. Ich bin, wie man so sagt, ein unscheinbares Wasserl. Es ist doch wirklich sonderbar, ich bin schon 25 Jahre und nicht ein Jüngling hat bis heute mich noch verirrt. Im Kino muss ich es so drechseln und den Platz oft fünfmal wechseln, bis ich endlich von einem Mann belästigt werd. Ich weiß, ich taug nicht viel, ich hab ein Sexappeal wie ein porzellanes Häferl. Ich hab einen Charme in mir wie eine Ofentür und dazu heiß ich noch Feverl. Die Mutter, die rät mir ein, die Männer wollen behandelt sein, aber hätt das einen Sinn? Denn wenn ich's verstehen möcht und Augen verdrehen möcht, es schauert ja doch keiner hin. Ich such an den Ibü und find kann der mich will, nur weil ich so unscheinbar bin. Ich bin nicht schier, ich bin nicht schön, und meine Tante, Tante Helene, die sagt sogar, so Mädchen sollen heute rar sein. Ich tanz an, tanz auf jeden Ball, und das ist die Damenwahl. Da kann doch das, was meine Tante sagt, nicht wahr sein. Einst hat's für mich gar inseriert, da schrieb ein Herr sehr gut situiert, auch er wär einsam und er trägt das nimmermehr. Doch als sie ihm ein Foto sandte, schrieb er leider meiner Tante, da bleibt er lieber einsam wie bisher. Ich weiß, ich taug nicht viel, ich hab ein Sexappeal wie ein porzellanes Häferl. Wann ich noch malert wär, sagt ja nix mehr und dazu heiß ich noch Feferl. Jüngst hat der Sohn vom Wirt mich in den Prater geführt, aber hat das seinen Sinn? Kaum kommen wir unten an, rennt er zur Geisterbahn, Wort sagt er und ist schon drin. Danach die Skelette, da sieht er mich fetter, nur weil ich so unscheinbar bin. Ich bin nicht reich, ich bin nicht arm, da lernt ich kennen an Gendarm. Der wollte unbedingt mit mir durchs Leben wandern. Er hat mir so den Hof gemacht, hat um die Erbschaft mich gebracht, bis ich erfuhr, er geht auch noch mit einer anderen. Hohes Gericht, er kam zu mir. Sein Dienstrevolver, der lag hier. Ich weiß bis heute nicht genau, wie es passiert. Da lag er da, so klein und bloß. Und ich war auf einmal groß. Zum ersten Mal im Leben habe ich triumphiert. Nein, Herr Verteidiger, sag's bitte nimmermehr, dass ich ein reizbares Häferl, das an Komplex ich hab, weil keinen Sex ich hab und noch den Vornamen Feferl. Recht haben's, Herr Staatsanwalt, ich gehör in Strafanstalt, so wie Sie's gesagt haben vorhin. In so großen Lettern stand in allen Blättern von mir und mit Fotografien ein Freispruch. Ich kann zu Haus gehen, ich hab gefürcht, es wird so ausgehen, nur weil ich so unscheinbar bin.